Ecco, allora passiamo alla discussione, ringraziando l'amico Cervelli, delle quattro relazioni del pomeriggio. Poiché abbiamo, a dire la verità, circa tre quarti d'ora, ecco, dovremmo contenere gli interventi mediamente nei 10 minuti per ogni relazione, insomma, ecco, questo senza poi pregiudicare una relazione o l'altra. Professor Weiss? Herr Weiss, darf ich Sie bitten? Wer möchte zu der Beitrag von Herrn Professor Weiss über Cesare Beccaria und seine Wirkung auf Deutschland, insbesondere auf die Reform des Strafrechts, eine Ergänzung oder Frage vorbringen? Herr Runeck, Sie müssen kommen. Sie hilft. Ja, wirklich ganz kurz, Herr Weiss. Wenn ich Sie recht verstanden habe, können wir davon ausgehen, dass die Resonanz Beccarias unmittelbar nach Erscheinen des Werkes eine durchschlagende war. Und wenn ich recht achtsam gewesen bin, haben Sie zweimal den Namen von Montesquieu zitiert. Einmal im Zusammenhang mit den Diskussionen von 1870 im Reichstag und dann einmal praktisch avant la lettre, also nach 1740, das bereits vor dem Erscheinen der Werke von Montesquieu und Beccaria, Friedrich II. In Preußen und so weiter, die Reform eingeleitet hätte. Und nun frage ich mich, zunächst bezieht sich meine Frage stärker auf Montesquieu als auf Beccaria, in welchem Umfang in Deutschland, ja vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts, ja, ob überhaupt, Montesquieu im Zusammenhang gerade einer Strafrechtsreform nun auch zitiert wurde, ob auf ihn explizit Bezug genommen worden ist. Ich habe nämlich nach dem Eindruck etwa der Lektüre des Aufsatzes von Vierhaus über die Resonanz von Montesquieu in Deutschland den Eindruck, dass Montesquieu, obwohl er ja in wesentlichen Punkten in diesen Fragen sich kaum von Beccaria unterschied, also doch eher vernachlässigt worden ist. Oder diese Frage könnte man auch anders ausgedrückt so wenden, ja, wie erklärt sich nun dieser durchschlagende Erfolg?